und versammelt wurden für Suleiman seine Heerscharen unter den Ginn, Menschen und Vögeln, und so wurden sie in Reihen geordnet.